Hey, guten Morgen. Ah, hallo, hi. Tag in Filbedreie. Hey. Oh, hallo, hi. Ui, dicke Binde, Kuckuck. Hanna, hey, wie war's in Spanien? Hi, guten Morgen, Spanien-Ferien. Hey. Kuckuck. Na, alles klar bei euch? Na, Digga, alles gut? Hallo, wie schön, euch zu sehen. Fatima. Hörspiel nach dem gleichnamigen Theaterstück von Atiya Sengupta. Aus dem Englischen von Anne Rabe. Bearbeitung Heike Zauch. Runter. Oh, toll. Bin so froh, dass Sie es geschafft haben. Alles beim Alten, wie ich sehe. Aisha, darf ich dich bitten, vom Tisch runterzukommen? Oder wäre das ein Eingriff in deine Menschenrechte? Oh, finden Sie es nicht ein bisschen früh, über Menschenrechte zu sprechen? Wie steht es mit meinem Recht, über Menschenrechte zu sprechen? Das Menschenrecht auf Bildung an einem geschützten Ort mit Büchern, Wahrheit und Gerechtigkeit. Georg, eine unendliche Freude. So, alle da? Fatima? Okay, was ist mit Abraham? Hey Leute, ich habe Fatima heute schon gesehen. Oh, das Wunder der Sehkraft. Sie ist jetzt anders. Sie ist Muslima. Boah, krass! Gut, ja, Stille bitte. Oh, also du meinst so wie Mohammed, so ein Muslim? Das ist ja ekelhaft. Ich habe ihn gerade angefasst. Hatte jemand Sakrotan? Sakrotan, irgendjemand? Sehr witzig. So, ihr hattet euren Spaß. Haltet mal die Luft an. Ich gehe jetzt die Klassenliste durch. Aisha? Nein, sie ist wirklich Muslima. Serkan, ja. Georg, ja. Fatima, Tüyet hat sie gesehen. Wie nennt man das? Sie ist eine Ninja geworden. Eine muslimische Ninja. Sie trägt so ein Ding auf den Kopf. Ein Handtuch. Ich mache keine Witze. Tüyet. Also, Serkan, du weißt, was jetzt kommt. Müssen wir das immer wieder diskutieren? Oh, Frau Wolf. Mütze. Aber es ist heute der erste Tag. Nimm sie runter, denn sonst könntest du mich vielleicht nicht ausreichend gut verstehen. Frau Wolf, bitte. Ich bin fast 18. Das sagst du seit der 7. Klasse. Ist mir auch egal. Und wenn du 50 wärst, in meinem Unterricht nimmst du sie ab. Hab ich die Regeln gemacht? Nein. Ich führe sie nur aus. Das ist mein Job. Ja, das haben die Nazis auch gesagt. Auf die Gefahr hin. Sehr witzig, Aisha. Wie ein Nazi zu klingen. Mütze runter. Ja. Fatima, ich hab's euch gesagt. Ich weiß nicht, wo ich bei ihr hingucken soll. Schau ihr in die Augen. Ja, schon klar, aber mein Blick, der schweift einfach immer wieder auf dieses Ding. Ich finde, das steht ihr. Ehrlich? Vielleicht hat sie Krebs? Sie stirbt nicht, sie ist Muslimin. Ich sag ihr, dass es mir gefällt. Das wirst du nicht. Redefreiheit schon vergessen? Damit bestärkst du sie nur. Wenn wir so tun, als wär's nicht da, dann nimmt es wieder ab. Lass mich mit ihr reden. Hm? Für mich hat sie immer gehört. Warum sprichst du in der Vergangenheit? Sie ist nicht tot, sie hat dich aber nicht mal eingeweiht, dass sie es tragen wird. Die hat sie's doch auch nicht erzählt. Sie hat's niemandem erzählt. Ja gut, außer Mo, aber mit dem lebt sie ja auch unter einem Dach. Aber ihr wart wirklich trotzdem Freundin. Sind. Eigentlich ist sie immer noch krass nett. Sie hat heute 3 Runden geschmissen. Stimmt. Aber wahrscheinlich von meinen 300 Piepen. Trotzdem krass nett von ihr. Sie wirkt auch nicht wirklich betrunken. Glaubst du, mit Kopftuch wird man nicht betrunken? Es kappt den Nachschub fürs Gehirn. Die Frau tickt doch nicht ganz richtig. Siehst du was? Riecht es nach Alkohol? Müssen wir flüstern? Für mich riecht es nicht wie Wodka. Lass mich mal. Ich glaube, sie trinkt nicht mehr. Oh Gott. Stell dir mal vor, sie trinkt nichts mehr. Wie bitteschön sollen wir denn da zusammen weggehen? So eine Scheiße. Und was ist mit unseren Schnitzelsamstagen? Macht sie da jetzt auch nicht mehr mit, weil es ihr nicht muslimisch genug ist? Kann man überhaupt Muslimer sein mit Kopftuch und Alkohol trinken? Frag mich doch nicht. Sorry, ich dachte, du bist auch. Trag ich ein Kopftuch? Nein, aber... Kein Aber, frag sie doch selber. Entschuldigung. Ich probier mal, was sie da trinkt. Ach, schnell. Hey, wo ist denn Fatima? Gegangen. Was soll das denn heißen? Na genau das, was ich gesagt hab, Digga. Ist wahrscheinlich eine rauchen gegangen. Sie raucht nicht mehr, hat mit dem Scheiß aufgehört. Georg, ey, geh und hol sie zurück. Ich gehe schon, ich wollte sowieso grad gehen, bin müde. Nee, Mo, lass mal Georg gehen. Der hat doch irgendwas zu ihr gesagt und nun ist sie weg. Na los, Georg, geh schon. Nein. Wie schon gesagt, Leute, ich bin müde, ich gehe, ich kümmere mich um sie. Lass sie doch. Wenn ihr nicht nach einem gemeinsamen Abend zumute ist, dann kann man sie doch nicht zwingen. Danke, Tyet. Ja, klar. Können wir nicht einfach mal chillen, Leute? Sie ist bloß gegangen, Georg. Hatte sie vielleicht ein bisschen Kopfweh oder was? Kann schon sein. Mit dem Ding. Ja. Sie ist gegangen und morgen ist sie wieder da. Mann, du hast doch was gesagt. Leck mich. Was hast du denn gesagt? Hast du was gesagt, Georg? Ja, siehst du. Ist sie deshalb weg? Ja. Georgie, sie hat eine Entscheidung getroffen. Und auch wenn sie dir nicht passt, lass sie in Ruhe. Georg. Georg. Was ist passiert? Ich habe sie gefragt, warum sie einen auf Halloween macht. Ja, warum sie diese Verkleidung... Ob sie sich vor mir verstecken will. Sie hat gesagt, das hat nichts mit Halloween zu tun. Dann habe ich gesagt, dass ich die Schnauze voll habe von diesem Quatsch. Und dann, ob sie es abnehmen würde. Für mich abnehmen würde. Da war Schluss. Sie sagte, sie könne nicht glauben, dass ich so unsensibel bin. Wie kannst du es wagen, verdammtes Arschloch? Ich glaube, das waren ihre Worte. Können wir nicht einmal zusammen weggehen, ohne dass irgendein Scheiß passiert? Ich hab das nicht so gemeint, Mo. Ja, ich hab... Aber ich wollte nicht, dass sie geht. Das musst du mir glauben. Super Abend. Weißt du, was sie gesagt hat? Du wirst es mir sicher gleich sagen. Ich hab sie gefragt. Ich habe sie direkt drauf angesprochen. Weil ich von Scheiße krank werde und in diesem Haus ist genug Scheiße. Mama. Ich habe sie gefragt, warum machst du das? Was soll das? Und weißt du, was sie geantwortet hat? Sie hat gesagt, darum. Darum. Was soll das heißen, darum? Weiß ich nicht. Soll ich ein Wörterbuch holen? Mir ist jetzt nicht nach Witzen, Mo. Wirklich nicht. Ich hab sie nochmal gefragt. Sie angefleht. Warum, Fatima? Warum? Und? Sie hat gesagt. Warum nicht? Ja. Ja, und dann? So hab ich euch nicht erzogen, hab ich ihr gesagt. Und dass es mir lieber wäre, sie wäre eine einbeinige Prostituierte als so ein Kopftuchmädchen. Meinst du nicht, du übertreibst ein bisschen, Mama? Ich will mich ja nicht streiten. Ich bin müde, ich bin stinksauer und ich bin auch ein bisschen betrunken. Den ganzen Tag fragt man mich nach Fatima. Fatima dies, Fatima das. Ich habe keinen Bock mehr. Ich bin nicht ihr Pressesprecher. Ich möchte einfach nur auf mein Zimmer. Das hier ist jetzt wichtiger, als auf dein Zimmer zu gehen. Nichts ist passiert, niemand gestorben, niemand verletzt. Sag mal, verstehst du nicht? Sie trägt ein Kopftuch. Ja, und? Habe ich euch irgendwann einmal in diesen 18 Jahren in die Moschee geschleppt? Irgendwann die Notwendigkeit eines Kopftuchs auch nur erwähnt? Meine Großmutter hat dafür gekämpft, dass meine Mutter es nicht tragen muss. Meine Mutter hat für mich gekämpft. Und es sieht so aus, als würde diese Mutter hier, ich... den falschen Kampf austragen. Ich habe mich mit Händen und Füßen gegen deinen Vater gewehrt, als er nur mal angedeutet hat, dass ich mich vielleicht etwas anständiger kleiden könnte. Ich habe ihm eine gescheuert, so war das. Gott sei Dank habe ich ihn verlassen, bevor er starb. Man soll nicht schlecht über Tod reden. Ach, hör doch mit diesem Totenquatsch auf. Hinterher sind dann alle mal heilig. Papa hat dich nie gezwungen. Ja, weil ich es nicht zugelassen habe. Wär's nach ihm gegangen, hättest sogar du so ein verfluchtes Ding auf dem Kopf. Weißt du was, Mama? Letztendlich ist es ihre Entscheidung. Das glaube ich jetzt nicht. Du stellst dich auf ihre Seite. Ich bin deine Mutter. Und sie ist meine Schwester, ja? Richtig? Lass sie machen, was sie will. Es ist ihr Leben. Sie blamiert mich. Was hat das mit uns zu tun? Das fällt alles auf uns zurück. Siehst du das Lamm hier, das ich gerade mache, lieber Mohammed? Ja. Mhm. Mit meinen bloßen Händen. Für dich und sie. Gestern bin ich zum verdammten Halal-Supermarkt, um dieses verdammte Fleisch zu bekommen, um dieses verdammte Essen zu machen. Und rate mal, wer mitkommen wollte. Na, weiß ich nicht. Ja, Fatima. Kopftuch und alles. Normalerweise sagt Ali, hallo, wenn ich komme. Macht ein paar Witze, sagt was Nettes über meine Haare. Mama, der glotzt dir auf deine Titten. Er sagt etwas Nettes über meine Haare. Bestimmt. Aber nein, gestern nicht. Was war passiert? In dem Moment, als Fräulein Kopftuch hereinspazierte, ist Ali das Gesicht runtergefallen. Der konnte mir nicht mal mehr in die Augen gucken. Vor lauter Respekt für Fatima, weil sie das Ding trägt. Und mich schaut er an, als wollte er sagen, wenn sie es trägt, warum nicht auch du? Es ist alles Projektionsfläche, Mama. Nein. Warum nicht auch ich? Warum ich nicht? Ich kann es einfach nicht glauben. Dieser kleine, beschissene Fleischer. In der Gegenwart der unfassbar sittsamen Fatima hat er sich vor mir geekelt, als wäre ich irgendein Flittchen mit wallendem Haar. Bei dem habe ich das letzte Mal eingekauft. Du machst dir doch sonst nichts aus, Halal. Naja, sie schneidet das Fleisch besser. Das ist was anderes. Aber erinnerst du dich noch, als ich angefangen habe, meine Hosen unterm Arsch zu tragen? Oh, ja, schrecklich. Sag mir nicht, du fängst wieder damit an. Nein. Ich krieg einen Herzinfarkt. Nein, du hast es gehasst, aber trotzdem mir nicht verboten, so rumzulaufen. Du hast nicht geheult und Wein getrunken. Ich heule nicht. Ja, ja, bestimmt. Das sind die verdammten Zwiebeln. Und dreh mir jetzt keinen Strick aus meiner Großzügigkeit. Ich weiß, das war was anderes. Aber wir haben nicht das Recht, darüber zu urteilen. Was anderes? Etwas anderes? Sie sieht aus wie ein fundamentalistischer Briefkasten. Was soll ich meinen Freunden erzählen? Dass ich einen Briefkasten aufgezogen habe? Würde dich das zufriedenstellen, Mo? Mama. Ja, davon erzählen sie dir nichts im Geburtsvorbereitungskurs. Nennen sie nicht so. Als würde sie eine verdammte Burka tragen. Es ist bloß ein Kopftuch. Bloß ein Kopftuch? Allah, Allah, Mo. Bloß? Sprechen wir verschiedene Sprachen? Atme mal tief durch. Beruhige dich, Mama, bitte. Bald rennt sie auch noch in die Moschee. Jetzt hör aber auf. Da werde ich sie auch nicht hinfahren. Niemals soll sie doch laufen. Du machst dich lächerlich. Mit dir zu sprechen kann ich mir auch sparen. Weißt du, was dein Problem ist, Mama? Du liebst Streit. Warum kann etwas nicht einfach mal bloß so sein? Warum ist das Kopftuch das Böse für dich? Darauf kommt's doch nicht an. Ich habe ihr gesagt, was ich sagen musste. Mama? Was? Was hast du ihr gesagt? Nichts Besonderes. Nur wenn sie das Ding nicht in einer Woche abgenommen hat, kann sie verschwinden. Von wo verschwinden? Na, was glaubst du denn, Mo, vom verdammten Mond? Von hier. Aus dieser Wohnung. Welche übrigens meine ist. Dann kann sie machen, was auch immer sie will. Aber solange ich hier lebe, kommt mir kein Kopftuch ins Haus. Das meinst du nicht ernst? Genauer gesagt, in weniger als in einer Woche. Ich habe ihr bis zu eurem Geburtstag Zeit gegeben, damit sie volljährig werden kann, ohne lächerlich zu sein. Das kannst du nicht machen, Mama. Fordere mich nicht heraus, Mohammed. Ich kenne meine Rechte. In einer Woche seid ihr beide 18 und das heißt, ich bin berechtigt, euch in die Wildnis zu entlassen. Wir sind keine verfickten Wildgänse. Keine Ausdrücke. Aber du darfst, ja? Ich bin deine Mutter. Vermutlich. Wenn du das nicht rational betrachten kannst, dann geh und heul dich bei deiner Schwester aus. Wollt sowieso grad gehen. Thank you. Danke, gut schreib. Also, liebe Fatima, also F. Ein bisschen größer. Ja, ein bisschen. Was? F? F-A-T-I-M-A. Langsamer. Mist, nur Fatima. Ah, was? F-A-T-I-M. Ja, wahrscheinlich alles in Blau. Lass mal ein bisschen schöner, ein bisschen in Rot oder so. Oh. Ja. Okay, nee, ich aber gut. Ich kann jetzt nur einmal killern, ja? Ja, aber dann mal Killer weg. So, also T-I-M. Ja. A. Okay. Super, aber vielleicht gut. Hat die auch einen muslimischen Namen angenommen. Ja, Fatima ist muslimisch. Ja. Dann lass uns doch noch alle unterschreiben. Was redest du über meine Schwester? Komm, Mo, wir schreiben eine... Lass gut sein. Wusste ich's doch, der hat echt mit Worten. Sag nicht der zu mir. Was soll denn die Scheiße? Du stürmst ja rein, hast keine Ahnung, über was wir reden und machst... Was redest du über meine Schwester? Wir schreiben eine Geburtstagskarte für sie und für dich. Ach so. Ja, ach so. Arschloch. Auch egal, ich will nicht, dass hier über sie geredet wird. Du bist ja vollkommen übergeschnappt. Du bist völlig übergeschnappt. Ey, Mo, reg dich mal ab, ey. Was ist denn los? Nix. Wo ist Georg? Nicht hier. Wahrscheinlich trauert er um deine Schwester. Halt ein Porträt mit seinem eigenen Blut. Mo, jetzt sei bitte nicht sauer. Ich habe versucht, dich zu finden danach, nachdem... Sie ist weggerannt. Sie hat dir ihre Version erzählt. Das wird sich gruselig angehört haben, aber es war nicht so. Jedenfalls nicht. Du hast meiner Schwester das Kopftuch runtergerissen. Ich habe es ihr abgenommen. Genommen, Mo. Abgenommen. Wie konntest du nur? Ich weiß nicht. Ist das alles, was du zu sagen hast? Komm, Georg. Du schwingst sonst hier die Reden. Ich weiß nicht, passt einfach nicht zu dir. Wenn ich sagen würde, es tut mir leid, glaubst du mir eh nicht. Das klingt doch wie von einem Vollidioten. Du hast immer wie ein Vollidiot geklungen. Dein Problem, Mo. Ach, du hörst nicht richtig zu, nie hörst du zu. Zuhören? Ich habe die ganze Zeit nur deinem Gelaber zugehört und das ist das Problem hier. Und wie ich das sehe, interessiert dich null, oder? Du hast keine Ahnung, Georg. Nein. Wie wär's denn damit, Sackgesicht? Siehst du das? Guck genau hin. Das ist ein Kopftuch. Und weißt du, was man hierzulande mit Kopftüchern tut? Nenn mir einen Grund, warum ich dir nicht hier und jetzt die Fresse polieren sollte. Ich habe ihr das Kopftuch abgenommen. Runtergerissen. Ist bestimmt die genauere Beschreibung, Georg. Ich habe wirklich versucht, mich zurückzuhalten, aber sie wollte nicht mal mit mir reden. Und ich wollte... Ich wollte sie sehen. Das du war alles. Du hast sie dein ganzes Leben lang gesehen und es hat sich nichts verändert. Du weißt, was anders ist. Ich werde sie nie mehr sehen können. Keiner von uns. Wenigstens das solltest du zugeben, Mo. Ich muss ihr überhaupt nichts. Dann belügst du dich selbst. Du sprichst von dir. Sicher nicht. Ich habe nie bei irgendeinem Scheiß rumgelogen. Mein Fehler war es, die ganze Zeit so verdammt ehrlich zu sein. Fatima, sie soll mal bei sich selbst anfangen. Den ganzen Sommer hat sie mich ignoriert. Gesagt, mal sehen, mal sehen, mal sehen. Ich habe gedacht, diesen Freitag treffe ich sie, aber sie hat immer noch gesagt, mal sehen. Patti weiß, dass meine Mutter genau das immer gesagt hat. Mal sehen. Ich hab's so gehasst. Denn alles, was ich gemacht habe, war warten. Hör auf, dich selbst zu bemitleiden, Georg. Sie ist ein Rätsel. Ich verstehe sie nicht. Keiner von uns kennt sie mehr. Kennst du sie noch? Ist sie noch die Patti von früher? Hier geht's nicht um mich. Entschuldige dich einfach. Entschuldigung. Georg, du musst es auch meinen. Okay, es tut mir leid. Ich habe mir nicht die Pulsadern aufgeschnitten, aber bloß, weil mein Rasierer heute Morgen so scheiß stumpf war. Hätte ich nicht von dir gedacht. Nicht von dir, Georg. Ich habe dich die ganze Zeit verteidigt. Ich war immer auf deiner Seite und dann kommst du und machst sowas. Versetz dich doch mal in meine Lage, Mo. Du weißt, was ich für Fatima empfinde. Ich laufe an all diesen Orten vorbei, die unsere waren. Euer altes Haus. Der Park gegenüber, sogar das blöde Ikea und überall riecht es nach ihr. Es stinkt nach ihr. Mir wird schlecht. Ich krieg keine Luft mehr. Aber egal, sie war einmal hier, sag ich mir dann. Sie war hier. Mann, sogar die Sachen, die sie bloß berührt. Diese Tische, diese Gänge, die U-Bahn. Sogar die Bürgersteige sind wie Heiligtümer für mich. Ich kann mir gar nicht vorstellen, irgendwas zu tun, ohne sie zu lieben, Mo. Eine komische Art, das zu zeigen. Gib mir jetzt das Kopftuch. Ich habe sie verloren, Mo. Georg, glaubst du wirklich, du bist der Einzige, der Fatih verloren hat? Wie siehst du denn aus, Georg? Hast du dich geprügelt? Meinungsverschiedenheit unter Männern. Weinst du? Ich weine nicht, Frau Wolf. Ich hab Heuschnupfen, ja? Aber es ist September. Ich weiß. September-Schnupfen. Ja. Atme mal durch. Ich hasse es, wenn man mir das sagt. Was? Mal durchatmen? Genau. Weil was glaubt ihr denn, was ich verdammt nochmal mache? Verarschen kann ich mich alleine. Wahrscheinlich hast du recht. Also, Georg. Ich muss mit dir reden. Es geht um Fatima. Ich habe heute mit ihr gesprochen und sie war nicht gerade glücklich. War sie das jemals? Sie hat sich beschwert. Worüber? Über deine Beteiligung am Vorfall ein religiöses Kleidungsstück betreffend. Ich habe es ihr abgenommen, weil ihr heiß war und sie darum... Entschuldigung, ich möchte nicht stören, aber... Nicht jetzt. Bitte, wir brauchen noch ganz kurz Zeit, ja? Danke sehr. Ich habe es ihr abgenommen, weil ihr heiß war und sie darunter gelitten hat. Ich habe ihr einen Gefallen getan, Frau Wolf. Das sieht sie anders. Ich habe danach versucht, es ihr zurückzugeben. Ich glaube dir, aber du musst die Sicht der Schule verstehen. Es steht dir immer frei zu sagen, was du willst. Aber das heißt nicht, dass du immer machen kannst, was du willst. Die Sache ist ernst und die Schule muss reagieren. Aber das ist doch ein Ding zwischen mir und Fatima, Frau Wolf. Nein. Nein, das betrifft uns alle, Georg. Die kommt schon wieder runter. Sie beschwert sich doch ständig über dies und jenes, auch als wir noch zusammen waren. Diesmal ist es etwas ernster. Sie hat Beschwerde eingereicht wegen rassistischer Belästigung. Rassistische was? Rassismus, Georg, Rassismus. In der Akte steht, na, ich weiß den genauen Wortlaut jetzt auch nicht mehr, aber ich glaube, sie hat gesagt, dass du ihr das Kopftuch heruntergerissen hast. Und zwar aggressiv und gewalttätig. Soll das ein Witz sein? Schön wär's. Aber sie hat auch noch erwähnt, dass sie sich in deiner Gegenwart eingeschüchtert und unwohl fühlt. Dass sie sich... Du, ich muss jetzt wirklich hier ja, rein. Ja, Herr Kollege, ich bin gleich draußen. Noch 2-3 Minuten, ja? Danke. Wo war ich jetzt? Du weißt, Georg, dass ich alles versuche, um für euch gewaltfreie Orte zum Lernen zu schaffen. Ah... Verstehe, Sie wollen mich auf den Arm nehmen. Es fällt mir schwer, das zu sagen, Georg, aber Rassismus ist ein ernstzunehmender Vorwurf und er wird Konsequenzen haben. Das war kein Rassismus. Ich war nur so angepisst, dass sie sich am Abend zuvor auf Facebook von mir getrennt hat. Wir sind seit 2 Jahren zusammen. Wir haben quasi schon zusammen gelebt. Ihre Mutter kennt mich. Ich bin Mo's bester Freund. Ich esse Hummus zum Frühstück. Ich kann kein Rassist sein. Frau Wolf, kann ich irgendetwas tun? Verhalte dich ruhig und lass mich das regeln. Ruhe bewahren, positiv denken, mehr kann ich nicht sagen. Und wenn du das machst, Georg, dann... Na, werden wir mal sehen. Hier, ein Taschentuch. Danke. September-Schnupfen. Ja. Sie irren sich total, Frau Wolf. In diesem Falle gibt es kein richtig oder falsch, Aisha. Ja, dann fragen Sie uns doch nicht nach unserer Meinung, genau. Frau Wolf. Ja. Moment mal, Moment, kommt. Fatima darf auf ihrem Kopf tragen, was sie will. Sie hat das Recht dazu und wir haben ihre Entscheidung zu respektieren. Serkan, du musst jetzt nicht deine Mütze aufsetzen. Das ist eine ganz billige Provokation. Frau Wolf, bitte. Sie widersprechen sich doch selbst. Ja. Sie haben gerade gesagt, dass Fatima das Recht hat, auf ihrem Kopf zu tragen, was sie will. Richtig. Ja und? Naja, für mich gilt das nicht, oder was? Also diese Mütze ist wohl kaum ein religiöses Symbol, oder? Oh, finde ich schon. Dann sagen Sie also, dass es für religiöse Leute andere Regeln gibt als für nicht-religiöse? Nein, natürlich nicht. Ja, doch. Aber Serkan, deine Mütze hat für dich keinerlei religiöse Bedeutung. Es ist also nicht unbedingt notwendig, dass du sie während des Unterrichts trägst. Es ist absolut notwendig. Richtig. Die Mütze ist nicht religiös und damit hat sich's. Also eigentlich ist es eine Kippa. In Wirklichkeit bin ich nämlich Jude, Frau Wolf. Shalom. Sehr witzig. Könnt ihr jetzt bitte ein bisschen leiser werden? Das gilt für alle. Jetzt kommen wir mal ein bisschen zur Ruhe. Um aufs Eigentliche zurückzukommen. Jeder von uns ist gleich und wird auch dementsprechend behandelt. Boah, das sieht aber nicht so aus. Ich möchte ja einen Austausch, Aisha, und kein Gekeife. Jetzt mal ehrlich, Leute. Ey, Leute. Wenn ihr ein Mädchen mit Kopftuch seht, wer von euch fühlt sich da 100%ig wohl? Hm? Hand hoch. Na also, sag ich doch. Ich weigere mich, an dieser hasserfüllten Befragung teilzunehmen. Ich habe kein Problem damit. Da ist eine andere Person ganz offensichtlich anders als ich. Aber das ist eigentlich okay für mich. Du hast kein seltsames Gefühl? Lächelst du sie vielleicht auch an? Wenn sie mich anlächelt? Würdest du ein Mädchen mit Kopftuch anmachen? Boah, was soll das sein? Ein Blind Date? Serkan würde jede anmachen. Die mit Kopftuch inklusive, weil er sonst keine abkriegt. Ey, Schnauze, Tuyet. In meinen wilden Zeiten habe ich einige unverhüllte Mädchen abgeschleppt. Aber heute kann ich den von Natur aus sittsameren Ladies durchaus etwas abgewinnen. Von Natur aus? Naja, ich habe Respekt vor allen, die ein Kopftuch tragen und nicht die ganze Zeit mit dem Arsch rumwackeln, so wie du. Du hast Respekt vor deinem Schwanz. Und der ist noch frisch verpackt, unbenutzt. Tuyet, wir sind immer noch im Unterricht, bitte. Ist gut, jetzt beruhigen wir uns bitte wieder alle. Alle, auch ihr da hinten. Schön mal die Klappe halten. Ruhe, bitte. Baby, küss mich. Hört auf mit dem Papierkügelchen, ich sehe das. Ja, ist lustig, kommt. Jetzt kommt bitte mal zur Ruhe. Bist du tot? Bist du lesbisch oder 18? Könnt ihr bitte mal zu mir schauen? Halt's Maul. Umdrehen. Verena, umdrehen. Danke. Sie hat Schwanz gesagt. Ich warte. Ey, wie lange haben wir heute noch? Ich kann warten. Ich gehe jetzt. Ich habe keinen Bock mehr. Das ist noch keine Stille. Mathe fällt aus. Was? Ja, das ist erhöht. Doch, du. Ja, ich hab Zeit. Mathe fällt für mich immer auf. Mathe fällt auf. Stimmt. Klar, wenn ich das sage, dann fällt es sehr viel Zeit. So habe ich das jetzt hier alles abgeschrieben. Tja. Ich mache erst weiter, wenn es wirklich richtig ruhig ist. Das hat er schon letztes Mal auch gesagt. Danke. Ja. Serkan, du scheinst ja zu glauben, dass Kopftuchmädchen was ganz Normales sind. Also, ich finde eigentlich... Sie sind stärker. Sie sind jedenfalls mutig genug, anders auszusehen und einen Scheiß darauf zu geben, ob ihnen der weiße Mann sagt, dass sie es wieder abnehmen sollen. Also, ja, vielleicht würde ich mit einem Kopftuchmädchen ausgehen. Das glaube ich nicht. Ey, sie ist nur eifersüchtig, weil du mit ihr nicht einfach... ob Kopftuch oder Burka, beides ist nur da wegen der Männer. Also, wenn man dir zuhört, muss man den Islam für frauenfeindlich halten. Wir haben im Religionsunterricht so eine Stelle im Koran besprochen. Ich kann mich jetzt nicht ganz genau dran erinnern, was da stand, aber Mohammed hat gesagt, die Besten von euch sind die, die gut zu ihren Frauen sind oder so ähnlich. So. Ja und? Jesus hat gesagt, trinkt Wein, seid glücklich und kümmert euch um die Aussätzigen. Hat ja super funktioniert, ne? Jesus. Ja, geil, dann saufen, ne? Oh Leute, hört bitte zu. Bitte. Abraham, du auch. Frau Wolf. Hat jemand Wein? Ja, Aisha, was ist... Ja, was ist denn, wenn Fatima das Kopftuch nicht aus religiösen Gründen trägt? Nehmen wir doch mal an, Fatih hat es gemacht, weil sie kulturell Muslimin ist und nicht, weil sie an Allah oder sonst wen glaubt. Ist denn das Kopftuch immer noch religiös? Und wenn es nämlich nicht religiös ist, dann bräuchte man es auch nicht mit diesem religiösen Respekt zu behandeln, von dem Sie, Frau Wolf, hier immer sprechen. Dann muss Fatima ihr Kopftuch nämlich abnehmen, so wie Serkan seine Mütze. Hey Aisha, du hast sowas von keine Ahnung. Na gut, dann lass uns da genauer werden, Mohammed. Nee. Was denkst du darüber? Worüber? Na, über das Kopftuch. Was ist damit gemeint? Es ist, was es ist, Frau Wolf. Das klingt doch wie ein beschissener Werbespruch. Georg hätte ihr das Kopftuch nicht abnehmen sollen. Das ist klar, wenn das Ihre Frage war, Frau Wolf. Also dann ist sie doch hiermit beantwortet. Ja, können wir alle gehen dann? Nein, ja. nein, Moment. Bitte. Ja, das reicht doch jetzt. Bitte. Ist doch gut. Bitte, Fatima, sind wir es schuldig und der gesamten Schule sind wir es schuldig zu zeigen, dass das hier der Raum ist, zu dem auch sie gehört. Ja, deshalb wollte ich mit euch sprechen. Es ist wichtig, die Gerüchteküche nicht weiter anzufeuern. Was gestern passiert ist, war für uns alle schmerzhaft und es bringt uns als Klasse nicht weiter. Was denken Sie denn darüber? Ja, genau. Ja, sagen Gute Sie. Frage, Tuyet. Was denken Sie über das Kopftuch? Also, es geht ja in dieser Stunde hier nicht um mich. Es geht ja hier um euch. Ich möchte mich hier nicht einbringen. Nee, im Interesse der Klasse, Frau Wolf. Wir würden es gerne erfahren. Es wird uns sehr helfen. Ja. Also, ich weiß es ja auch nicht. Also, ich denke oder... Also, woran ich glaube, ist, dass niemand das Recht hat, jemandem vorzuschreiben, was er anziehen darf. Aber ich finde es genauso verkehrt, dass Frankreich zum Beispiel das Kopftuch verbietet und so muslimischen Frauen... einfach untersagt, sich auszudrücken. Also ich bin Muslima, aber ich trage kein Kopftuch. Und um auszudrücken, wer ich bin, da würde ich lieber ein Bier trinken. Ja, Fatima ist doch einfach nur durch den Wind. Warum fragt ihr sie nicht selbst, anstatt die ganze Zeit über sie herzuziehen? Und wo ist Fatima? Wie ich vorhin schon gesagt habe, geht es hier nicht allein um Fatima. Wir sollten hier nicht über Persönliches sprechen. Aber das ist doch sehr persönlich. Das können sie nicht trennen. Also ich finde das schön. Hä? Was, Tügit? Das Kopftuch. Ich glaube wirklich nicht, dass das eine tiefere Bedeutung hat. Vielleicht war ihr irgendwann kalt und sie hatte keine Mütze und sie hat ein Kopftuch genommen. Zur Abwechslung. So eine Art Statement. Modestatement. Es könnte alles sein, es könnte nicht sein. Danke. So ein Quatsch, Modestatement. Es ist ein Kleidungsstück, Leute. Ein Kleidungsstück in Blut getränkt. Aber was meinst du denn damit? Das hat Aisha nicht so gemeint, oder? Bist du wirklich dieser Meinung? Doch, und zwar wegen seiner Geschichte. Die Frauen wurden gezwungen, es zu tragen. Ohne durften sie gar nicht aus dem Haus. Man hat ihnen Säure ins Gesicht geschüttet, wenn sie es nicht getragen haben. Im Iran gibt es sogar eine Kopftuchpolizei, die sicherstellt, dass alle Frauen zu jeder Zeit ihren Kopf bedecken. Das stimmt doch, Frau Wolf, oder? Ja, da hast du recht, aber das ist ja nicht nur im Iran so. Du vergisst die ganzen anderen Frauen auf der Welt, die selbst entschieden haben, eins zu tragen. Oh, das ist doch keine Entscheidung. Eine Entscheidung unter Druck ist keine Entscheidung. Es ist eine Männererfindung. Es geht um Sittsamkeit. Warum sollten Frauen ihre Haare verstecken? Um Männer davon abzuhalten, sie anzuglotzen? Hey, sag den Typen, dass sie sich den Scheiß in den Arsch stecken sollen. Es geht beim Kopftuch nur darum, sich die Männer vom Leib zu halten. Und das hat das Kopftuch nicht gebracht. Wenn es irgendwas gebracht hat, dann, dass Georg jetzt noch geiler auf Fatima ist. Ja, Aisha, du tust so, als würde man dich zwingen, ein Kopftuch zu tragen. Oh, du kannst mich mal. Okay, kommen wir mal zur Ruhe. Wollen wir das mal zusammenfassen? Naja, selbst wenn die Fatimas dieser Welt jetzt behaupten, das Kopftuch sei was Kraftvolles und Befreiendes, es hat doch noch immer seine Geschichte. Eine schlimme Geschichte. Keine Ahnung, das ist doch so, als würden die Juden den Judenstern zurückfordern. Was willst du damit sagen? Soll man es verbieten? Das hast du gesagt. Können wir uns jetzt alle mal umdrehen zu mir, damit wir die Stunde beenden können? Es hat mich sehr gefreut. Seid doch bitte mal leise. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr euch alle so gut eingebracht habt. Das ist doch scheiße, Frau Wolf. Jetzt Ruhe! Ich weiß, worum es hier eigentlich geht. Es geht nicht um Fatima oder ihr Kopftuch, es geht um Georg. Mohammed, was soll das jetzt bitte? Ist er nun ein Rassist oder nicht? Na los, sagt es, kein Geschwafel. Oder lasst uns wählen, weil ihr ja alle die Demokratie und diesen ganzen Scheiß so liebt. Alle, die denken, Georg ist ein Rassist, Hand hoch. Mo, du bist der Einzige. Kannst deine Hand wieder runternehmen. Was willst du eigentlich? Fatima hat eine Beschwerde eingereicht. Wegen Rassismus gegen Georg, weil er ihr das Kopftuch runtergerissen hat. Was? Und wenn die Schule ihr Recht gibt, dann ist er am Arsch. Was? Das ist totaler Quatsch. Hast du Witze? Sehe ich so aus? Mohammed. Wie stimmt das? Wir hatten versucht, die Sache vertraulich zu behandeln. Ja, und was sagt die Schule? Ja, echt? Noch ist nichts entschieden. Ja, damit ihr das wisst. Wir müssen was unternehmen. Armer Georg. Fatima ist die Einzige, die Beschwerde zurücknehmen kann. Das ist wirklich nicht eure Sache. Also überlasst das bitte der Schule. Das kann nicht wahr sein. Oh, willst du was sagen? Du weißt doch, dass Georg kein Rassist ist. Echt? Er kann ein Idiot sein, klar, aber... Er ist doch dein bester Freund. Gewesen. Ach so? Man kapiert ja denn nicht. Ich will einfach damit nichts zu tun haben. Nichts. Gar nichts. Mo, setz dich. Bitte. Nee, ist okay. Werd eh gleich gehen. Willst du nicht wenigstens was trinken? Serkan hat dir ein Bier mitgebracht. Ich trinke nicht, ich habe Kopfschmerzen, okay? Ich gehe mal davon aus, dass du die Chips dann auch nicht willst. Die sind mit Bacon. Also wir dachten, es wäre schön, deinen und Fatimas 18. Geburtstag zu feiern. Das wollten wir mit dir besprechen. Okay. Also dieses Wochenende sind meine Eltern weg und... Also was? Naja, und wir könnten bei mir feiern. Wie in guten alten Zeiten, weißt du? Oh Gott, ich kann gar nicht glauben, was ich gerade gesagt habe. Ich werde alt! Leute, ich bin nicht gerade in so einer Partystimmung. Ja, wir haben doch immer euren Geburtstag gefeiert. Das hat Tradition. Ich koche. Sie wird nicht kommen. Aber es wird lustig. Komm schon. Und du bist der Einzige, der Fatih überreden kann, auch zu kommen. Nennen Sie nicht so. Wie? Fatih! Sie will nie mehr von irgendwem so genannt werden. Wie denn sonst? Hey, Hör auf. Pass auf, Mo, das ist doch alles aus dem Ruder gelaufen. Das ist das erste vernünftige Wort seit langem. Dann lass doch die Vergangenheit ruhen und kommen. Und bring sie mit. Niemand muss zu Hause sitzen und eine Fresse ziehen. Wir haben überlegt, ob wir Georg auch einladen. Ich muss gehen. Hey, es tut ihm wirklich leid. Ja. Er weiß, dass er Mist gebaut hat. Er will sie sehen. Wenn wir ihn dazu bringen, sich zu entschuldigen, wäre das dann in Ordnung für Sie? Oder für euch? Nur ohne Georg. Ach komm schon, Mo, lass die Scheiße. Nein. Ich habe noch nie so ein altes Ehepaar gesehen wie dich und Georg. Ja. Nein. Ach, hast du vergessen, wie du das erste Mal besoffen warst und ihm auf seine Nikes gekotzt hast? Ne? Eigentlich war er in dem Abend mit Fatima zusammen, aber er hat dich nach Hause gebracht. Du weißt, dass er in Ordnung ist. Er ist wirklich ein guter Mensch. Überlegst du es dir? Ja? Hä? Mal sehen. Geil. Okay, ich rede mit Fatima. Mo, es tut mir leid wegen dem ganzen Scheiß, den ich gesagt habe. So bin ich halt. Danke fürs Bier. Also, Prost. Sherefe. Prost. Sherefe. Guten Abend, meine Damen und Herren. Hab ich euch aus dem Konzept gebracht? Geht's dir gut, Georg? Total fantastisch. Danke für die Einladung. Das wird ein toller Abend. Als was bist du verkleidet? Tüet. Ich bin der heilige Georg. Mensch, Alter, du kommst hier als Hitler. Ja, ich dachte Kostümparty. Thema berühmte Persönlichkeiten. Warum sollte ich nicht als mein Seelenverwandter gehen, hä? So als ein waschechter Rassist. Mann, du siehst lächerlich aus. Geh und zieh dir dein richtiges Kostüm an. Mein Zimmer ist oben. Das ist mein richtiges. Warum soll er sich umziehen? Oh, bitte, Tüjet, nicht jetzt. Georg, ich bin auf deiner Seite, deshalb sage ich dir, zieh dich um. Sorry, Aish, ich kann nicht. Heute Abend geht's um Fatima. Sie muss mich so sehen. Wenn ich sie nicht sehen darf, dann muss eben sie mich sehen. Mann, denk doch mal weiter. Du weißt schon, die Rassismusbeschwerde. Vielleicht nimmt sie die zurück, vielleicht verzeiht sie dir und ihr seid wieder zusammen, hm? Ich bin fertig angezogen. Das ist es doch alles nicht wert. Und mal ehrlich, du willst nicht wirklich, dass sie dich so sieht, oder? Oh, fuck! Oh, nein, Mist. Nicht wirklich. Georg! Ich mach auf. Oh, soll das ein Witz sein? Wir können das erklären. Also doch kein Witz. Ich wusste, das hier wird scheiße. Euch schönen Abend. Fatima bleibt gleich draußen. Ach, Mo. Nein. Hey, warte, Kumpel, warte mal. Georg wollte sich entschuldigen bei Fatima. Georg! In dem Aufzug? Fick dich! Ohne mich! Mohammed! Du bist so widerlich, Georg! Danke! Mohammed! Fatima! Bleibt hier! Komm zurück! Komm zurück! Es tut mir leid. Ich hab das doch nicht so gemeint. Ich hab das doch nicht so gemeint. Mohammed! Fatima! Fatima! Bleibt hier! Komm zurück! Bitte, komm zurück. Komm zurück. Dililol, dililol, ya lwalad, ya bni, dililol, aduak, ali. ساكن الجول دليلول دليلول يا الولد يا ابني. Du bist früh auf, Mo. Happy Birthday, Mo, zum 18. Danke. Darf deine alte Mutter dich an deinem Geburtstag umarmen oder bist du dafür immer noch zu cool? Happy Birthday, mein Junge. Ich bin stolz auf euch. Auf dich. Fühlt sich gut an, 18 zu sein. Man kann machen, was man will. Kann Fatima das Ding nicht selber bügeln? Nicht jetzt, Mama, bitte. Sie hat noch nie Hausarbeit gemacht. Jetzt, wo sie das Ding trägt, macht sie gar keinen Finger krumm. Sie hat gerade viel zu tun und hat mich gebeten, es zu bügeln. Ich tue ihr einen Gefallen. Mach's nicht. Ich hab's ihr versprochen. Wenn sie darauf besteht, das Ding da zu tragen, dann soll sie es wenigstens selbst bügeln. Mach nicht so einen Wind, sie hat Geburtstag. Ja, du auch. Du bist zu nett zu ihr. Zu gut. Wenn man zu hilfsbereit ist im Leben, Mo, wird man es nicht weit bringen. Du machst dich höchstens zum Fußabtreter. Hast du mir nicht beigebracht, dass man Versprechen halten soll? Das ist doch was anderes. Zwing mich nicht wieder zwischen euch zu stehen. Dann bring dich nicht in diese Lage. Leg das Bügeleisen Verdammte weg. Verdammte Scheiße, mir reicht's. Nie mache ich irgendwas richtig. Schrei hier nicht rum. Dafür ist es viel zu früh. Ich schrei, wann ich will. Und das ist deine Schuld. Nicht mal an meinem Geburtstag kannst du Ruhe geben. Mohammed. Sag nicht Mohammed zu mir. Erst gibst du uns diese muslimischen Namen und dann passt es dir nicht, wenn wir in sie hineinwachsen. Da hätte ich euch Birgit und Martin nennen sollen. Ja, wäre super. Ja, super. Ich schäme mich nicht für meine Kultur. Und genau darum geht's. Um eine Kultur. Und nicht um eine restriktive Religion. So wird das seit 3 Generationen in unserer Familie gelebt. Und das sollte nicht von so einem gedankenlosen Fräulein rückgängig gemacht werden. Du hast doch keine Ahnung, wie das für uns heutzutage ist. Ach, denkst du, ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, Kanake genannt zu werden? Du hast keine Ahnung, die Zeiten haben sich geändert. Nicht mal mehr die Vietnamesen werden gehasst. Sie hassen uns. Nur uns. Sie sehen uns an, sie wissen, wer wir sind und sie hassen uns. Wie oft bin ich in die Bahn gestiegen und die Leute haben sich von mir weggesetzt, damit sie, falls meine Bombe hochgeht, nur ein Bein oder einen Arm verlieren, aber nicht ihr Leben. Wenn man einen Deutschen mit einem großen Rucksack sieht, dann denkt jeder, Tourist. Aber wenn man einen wie mich mit einem großen Rucksack sieht, dann haben sie nur einen Gedanken im Kopf. Terrorist. Und obwohl ich mir nie in meinem Leben hätte vorstellen können, dass Fatima ein Kopftuch trägt, kann ich es ihr nicht verübeln. Ich verstehe es. Ich verstehe es, obwohl ich es nicht verstehe. Ich verstehe es nicht. Ist ja gut. Ist ja gut, ist ja gut. Wirf sie nicht raus, Mama, auch wenn sie mit dem Ding nicht länger Fatima ist. Ach, das mache ich doch auch nicht. Ich war an diesem Tag einfach nur wütend. Ich bin zwar immer noch wütend, aber sie kann hier bleiben. Selbst wenn sie sich eine verdammte Burka überwirft. Hör auf, du bringst sie noch auf Ideen. Fatima? Fatima? Ich hoffe, es macht dir nichts aus. Ich bin nur gekommen, um meinen Kram abzuholen. Mein Zeug, meine Sachen, du weißt schon. Der ganze Mist, den ich hier gelassen habe. Fatima? Bist du da? Möchtest du, dass ich unten warte? Du kannst mein Zeug vor die Tür stellen und dann komme ich in 10 Minuten wieder. Oder eher in einer halben Stunde bei dem ganzen Kram. Oder kannst du es mir so direkt geben? Mo hat gesagt, es würde dir nichts ausmachen. Er hätte dich gefragt. Ja, vielleicht hat er nicht gesagt, dass ich komme. Deine Mutter hat sich gefreut, mich gerade zu sehen. Kannst du dir das vorstellen? Sie hat gesagt, ich habe abgenommen und dass man mich wieder aufpäppeln muss. Dass ich mich gern füttern würde. Sie würde mich gern füttern. Antworte mir doch. Also, Fatih? Was soll passieren? Ich habe immer geglaubt, übernatürliche Kräfte zu haben, aber als Hellseher versage ich gerade. Ich kann deine Gedanken nicht lesen. Was soll ich tun? Seit Oktober haben wir uns nicht mehr gesehen. Seit ich die Schule gewechselt habe. Keiner hat gesagt, dass ich das tun soll. Das war meine eigene Entscheidung. Ich bin gegangen, Fatih. Wegen dir. Heute habe ich Aisch getroffen im Bus. Nur kurz. Sie stieg ein, ich aus. Es hat mir das Herz gebrochen. Weißt du, was sie getragen hat? Ein weißes T-Shirt mit allen Unterschriften und diesen sinnlosen Sprüchen von wegen endlich Abi und viel Glück und wir vergessen uns nicht. Das Einzige, was ich auf dem T-Shirt gesehen habe, war dein Name. Fatima. Fatima? Fatima? War es das jetzt? Ich wollte nur Tschüss sagen. Ja. Leb wohl. Fatima. Fatima. Hörspiel nach dem gleichnamigen Theaterstück von Atiya Sen Gupta. Aus dem Englischen von Anne Rabe. Die Rollen und ihre Darsteller: Mohammed Erol Afshin, Georg Mike van Severen, Aisha Lisa Hirdina, Tüyet Mai Sung Yo, Serkan Jem Ferkic, Lehrerin Inka Löwendorf, Mutter von Fatima und Mohammed Shir Elulu, sowie als Schüler Alexander Angeletta, Amos Detscher, Zora Fröhlich, Jakob Immervoll, Hanna Stange und Jördis Trauer. Komposition Jörg Gollasch. Gesang Inam Wali. Ton und Technik Christian Alpen, Corinna Gartmann, Nicole Graul und Angelika Körber. Regieassistenz Jakob Schumann. Hörspielbearbeitung und Regie Heike Tauch. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2015. Dramaturgie und Redaktion Susanne Hoffmann.